Schatten einer Locken schlief mir mein Günther ein. Weck ich ihn nun auf? Ach nein! So gestrahlt ich meine grauen Locken täglich in der Früh. Doch umsonst ist meine Mühe, weil die Winde sie zerzausen. Flockenschatten, Winde sausen, schläfert an den Wüsten. Muss ich mir grübeln, was er schmacht, ist schon so lange, dass